Lehr uns mit Zeit haben, Herr, mit jedermann. Hilf uns, andere Menschen zu verstehen, dass wer tiefen Leiden nicht mehr weiter kann, wir ihm helfen, tragen, mit ihm gehen. Herr, vergib, wo gleichgültig wir dienen dir, wo wir uns am nächsten Wege teilen. O, erfüll mit Liebe unsere Herzen hier, dass wir gern dem Nächsten helfend nahm. Schenk uns zartes Mitgefühl mit anderen, das den Menschen Freude bringen kann. Hilf, dass wir den schwer geprüften Wanderern uns als Stütze stellen nebenan. Herr, vergib, wo gleichgültig wir dienen dir, wo wir uns am nächsten Wege teilen. O, erfüll uns Liebe unsere Herzen hier, dass wir gern den Nächsten helfend nahm. Hilf uns, Herr, zu leiden mit den Leidenden, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Gib uns Kraft zu weinen mit den Weinenden, dass wir lindern ihre Traurigkeit. Herr, vergib, wo gleichgültig wir dienen dir, wo wir uns am nächsten Wege teilen. O, erfüll uns Liebe unsere Herzen hier, dass wir gern dem Nächsten helfend nahm.